Teilt den Podcast gerne mit allen, die sich für historische Geschichten interessieren und schickt uns eure Rückmeldungen an brueder@wdr.de. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Da fallen mir gleich einige Stichworte ein, zum Beispiel KI. Oder Marsbesiedelung. Oder wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Wie wird die Gesellschaft mit dem Klimawandel fertig werden? Droht uns ein Atomkrieg? Vor über 50 Jahren haben sich einige AutorInnen diese Frage schon einmal gestellt. Mein Name ist Isabella Herrmann, ich bin Politikwissenschaftlerin. Und ich bin Andreas Brandhorst, Schriftsteller. Und gemeinsam werden wir Ihnen über die nächsten Monate 50 Science-Fiction-Hörspiele des vergangenen Jahrhunderts neu präsentieren. Der Podcast Das war morgen in der ARD-Audiothek.